Während Albert Wickard seinen ersten Nachmittag im Gefängnis von Wilder County verbringt, ohne sich richtig bewusst zu sein, was er getan hat, die letzten Tage kommen ihm verschwommen vor und der Morgen ist fast nicht vorhanden, sitzt Franklin Gelbert im Bademantel in seinem Esszimmer und arbeitet an einem tausendteiligen Puzzle. Wenn es fertig ist, wird es eine Collage aus Filmplakaten zeigen, Klassiker wie Casablanca, Ist das Leben nicht schön, Der weiße Hai, insgesamt etwa 2 Dutzend. Gelbert behält im Auge, wie viele Teile er legt. Nach 10 Teilen steht er auf und macht einen Schritt, an Ort und Stelle wie beim Exerzieren, damit er sich gleich wieder setzen kann. Nach 20 macht er 2 Schritte, einen von seinem Stuhl weg und einen zurück. Er ist bei 800 Teilen, also fast fertig, als sein Handy klingelt. Auf dem Display erscheint der Name H. Allard. Hank Allard ist ein Freund von ihm und Captain bei der Kansas Highway Patrol. Gelbert ist hin und her gerissen, ob er rangehen oder die nächste Reihe Schritte machen soll, was 1 bis einschließlich 80 wären. Er entscheidet sich für die Schritte. 3240, eine ganze Menge. Er fängt bei 80 an und zählt rückwärts. Die Schritte führen ihn nach draußen in den kleinen Garten seines Hauses und wieder zurück. Er sieht, dass seine früheren Ausflüge einen Trampelpfad im Gras hinterlassen haben, eine regelrechte Furche sogar. Da wird ihm bewusst, dass das Schrittezählen und die Stuhlrunden, die ebenfalls, noch stärker außer Kontrolle geraten ist, seit er darin versagt hat, Danny Coughlin festzunehmen. Ella Davis hat es als Arrhythmomanie bezeichnet. Während der sein Puzzle begleitenden Schritte kommt Gelbert sich oft wie ein Hamster in seinem Rad vor, der unablässig rennt, selbst zum Scheißen nicht innehält und nie irgendwo hingelangt. Aber das ist in Ordnung. Schließlich konnte Ella nicht klar sein, dass diese harmlose Verrücktheit ihn vor der größeren Verrücktheit schützt, über eine Zukunft nachzudenken, von der sein Beruf subtrahiert wurde. Wie viele Puzzles kann er wohl legen, bevor er sich der Sinnlosigkeit seines Weiterlebens stellen muss und sich den Lauf seiner Dienstwaffe in den Mund steckt? Peng, erledigt. Da wäre er weiß Gott nicht der Erste. Und er hat weiß Gott daran gedacht. Denkt jetzt daran. Bei 5 hat er die Stufen zur Hintertür erreicht und bei 0 befindet er sich wieder in der Küche. Nach weiteren 10 Teilen wird er von 81 rückwärts zählen, vielleicht erst mit den ungeraden und dann mit den geraden Zahlen. Dann ist es Zeit fürs Mittagessen und ein Nickerchen. Er liebt seine Nickerchen, welch herrliche Minuten des Vergessens. Sein Handy liegt neben dem weitgehend vollständigen Puzzle. Momentan setzt er die 10 Gebote zusammen, die er entschieden nicht für einen Klassiker hält. Hank Allard hat eine Nachricht hinterlassen und er hört sich begeistert an. »Ruf mich zurück, ich habe Neuigkeiten, die willst du bestimmt hören!« Gelbert kann sich zwar keine Neuigkeiten vorstellen, die er hören will, ruft aber trotzdem zurück. Schon beim ersten Klingeln nimmt Allard ab und vergeudet keine Zeit. »Man hat auf deinen Freund Coughlin geschossen!« »Was?« Gelbert springt auf, wobei er so an den Tisch knallt, dass das Puzzle fast bis an die Kante rutscht. Mehrere Teile fallen auf den Boden. Allard lacht. »Der Bruder von Yvonne Coughlin hat sich den Dreckskerl vorgenommen. Tja, es gibt doch noch Gerechtigkeit.« »Ist er tot?« »Darauf können wir hoffen. Der Trooper, der als erster am Tatort war, hat gesagt, der Kerl hätte anständig geblutet. Und in seinem Pickup waren mehrere Einschusslöcher. Man hat ihn mit dem Rettungswagen ins Regionalkrankenhaus geschafft, statt ihn in dem miesen kleinen Krankenhaus von Manitou zu behandeln. Also muss es schlimm gewesen sein. Vielleicht ist er unterwegs krepiert.« Gelbert reckt die Faust zur Decke und schüttelt sie. »Ein Schlussstrich«, denkt er. »Jetzt kann ich doch noch einen Schlussstrich ziehen.« »Gott hat getan, was mir nicht gelungen ist.« Seine Stimme ist ein bisschen wackelig. »Da würde ich nicht widersprechen«, sagt Allard. »Halt mich auf dem Laufenden. Du weißt ja, dass ich nicht mehr im Dienst bin.« »Was eine weitere kranke Sache in einer kranken Welt ist«, sagt Allard. »Ich melde mich wieder.« In der Nacht geht Gelbert ins Bullwinkles und betrinkt sich zum ersten Mal seit 20 Jahren. Auf dem Weg zählt er keine Schritte, was eine Erleichterung ist. Schritte zu zählen und Stuhlrunden zu machen, ist harte Arbeit. So viele Zahlen, die man im Kopf behalten muss, und es ist so leicht, sich zu verzählen. Das würde wahrscheinlich niemand glauben, aber es ist die Wahrheit. Wenn man sich verzählt, muss man nämlich von vorn anfangen.